Die geöffneten Schneidezähne sind nicht ihre einzige körperliche Auffälligkeit. Und womöglich nicht einmal die ungewöhnlichste. Walter Wohlgemuth wollte es nicht glauben, als ihm während seiner Visite bei der Schamanin im Museum der neu entdeckte Axis vorgelegt wurde, der zweite Halswirbel, der unter dem deformierten Atlaswirbel positioniert ist. Als ich sah, dass auch der nicht normal ausgebildet war und exakt auf den Atlas passte, war das für mich eine letzte Bestätigung, welche enormen Zufälligkeiten in ihrem Fall zusammenkamen. Es sei kaum zu fassen, was sich fast ein Jahrhundert nach der Notbergung alles zusammenfände. Die fehlenden Halswirbel ebenso wie das Felsenbein des Kindes. Man könnte glauben, ihre Magie wirkt bis heute. Bei der Frau kommen gleich drei Besonderheiten zusammen, die, obwohl eng benachbart, in keinem funktionalen Zusammenhang stehen. Wenn es heute in ganz Deutschland 5 Personen gäbe, die diese Kombinationen aufweisen, wäre das viel, sagt Wohlgemuth. Im Mesolithikum, in einer umso viel kleineren Bevölkerung, war sie ein Unikum. Zunächst ist da die Knochenanomalie, die zu den merkwürdig ausgebildeten Halswirbeln führte. Dann ist da die Anomalie der Arteria vertebralis, die sich in die knöcherne Basis des Schädels hineindrückte. Sobald die Schamanin den Kopf nach rechts drehte und den Hals nach hinten legte, reduzierte sie die Blutzufuhr zum Hirnstamm. Und die dritte Anomalie? Dass sie trotz der anderen Anomalien keine so schwere Beeinträchtigung hatte, wie das bei Hirnstammdurchblutungsstörungen sonst der Fall ist. Am Hirnstamm ist so etwas schnell fatal. Ihre Blutversorgung war dort so gut abgesichert, dass sie nur geringe Symptome zeigte. Sie war ja offensichtlich gesund und hatte kein permanentes neurologisches Defizit. Was macht den Mediziner so sicher? Das beweist das reiche Grab. Sie war offensichtlich eine prominente Person, sagt Wohlgemuth. Und sie hat trotz einer nicht unerheblichen Zahnproblematik ein für ihre Zeit reifes Alter erreicht. Hätte sie nämlich mehr als nur milde Symptome gezeigt, wäre all das nicht der Fall gewesen.